Ja, willkommen zurück zu Reducation. Noch ein kleiner Nachtrag zu unserem Aufruf, sich am Global Education Strike zu beteiligen. Und zwar wollte ich noch die E-Mail-Adresse vom Referat für internationale Vernetzung nennen. Das ist nämlich Referat internationale Vernetzung at Asta. astra-marburg.de. Ja, Ja. also internationale minus Vernetzung at asta-marburg.de. Genau. Ja. Ja, ich mache weiter mit einem anderen globalen, internationalen Phänomen des Kapitalismus. Und zwar ist mein Thema die geplante Obsoleszenz. Das habt ihr bestimmt alle noch nicht gehört, aber seid davon betroffen. Die Idee dahinter ist, dass man quasi schon in der Produktion eine Schwachstelle in ein Produkt einbaut, um die Lebensdauer niedriger zu gestalten als eigentlich notwendig und so Menschen dazu animiert, mehr zu kaufen. Praktisch eingeführt wurde das bei GM von einem Alfred P. Sloan, der auf die Idee gekommen ist, jedes Jahr die Autos ein bisschen zu verändern und dadurch hatte man einen guten Grund, sich jedes Jahr ein neues Auto zu kaufen. Die Jahresmodelle. Ja, genau. Und theoretisch bekannt geworden, also die Theorie, die dahinter steckt, ist von einem Bernard London, der 1932 das Buch geschrieben hat, Ending the Depression Through Planned Obsolescence. Ja, wie gesagt, es geht darum, dass man Produkte so baut, dass sie möglichst schnell nicht mehr in ihrem vollen Umfang genutzt werden können. Und dabei geht es nicht nur um direkte Zerstörung der Funktionalität, sondern auch Abnutzung oder dass man das Material einsetzt, das das Aussehen verändert oder wie sich das Produkt anfühlt. Also es geht nicht unbedingt darum, dass man die Funktionalität zerstört, sondern einfach, dass man, wenn man das benutzte Produkt neben ein neues legt, dass es dann einfach schlecht abschneidet. Zum Beispiel bei Handys wird das gerne gemacht oder ich muss gerade auch an die Konsole meines Mitbewohners denken und die ist so schön weiß, die Konsole. Und wenn man die mal in der Hand gehabt hat, dann sind die halt nicht mehr so schön weiß. Und das Material ist aber auch so, dass man die nie wieder weiß kriegt. Ja. Und das Ja. wird, ja. Und irgendwie alle Vierteljahr kommt ein neues irgendwas raus, iPad, iPhone, und es wird halt gekauft, weil es neu und Ja, genau, das ist halt so eine sowas. Sonderform. Also es gibt halt ganz verschiedene Formen, diese Obsoleszenz irgendwie in Kraft zu setzen. Also zum Beispiel ist es denkbar, dass wichtige Funktionskomponenten sich selbst zerstören oder einfach eine Betriebsstörung vortäuschen. Also das ist relativ bekannt zum Beispiel bei Druckern, die einen Chip, also manche Drucker haben Chips, die mitzählen, wie viele Seiten gedruckt wurden und wenn die Zahl X erreicht wird, dann sagt der Chip einfach, der Drucker ist kaputt. Dabei ist der Drucker gar nicht kaputt und es gibt irgendwelche russischen Hacker-Nerds, die dann einfach kurz eine Software drüber spielen und dann funktioniert der Drucker wieder, aber der Ökonormalverbraucher Ja, kommt nicht muss unbedingt. halt einen neuen Drucker Ja, kaufen, man kennt so. das, ne? Wenn man dann in den Laden geht, um ihn reparieren zu lassen oder so, dann ist halt die Aussage, es ist billiger, neuen zu Ja, kaufen. genau. Ja. Und das Das ist ist auch der halt, Sinn dahinter. ja, und das auch durchaus mit Absicht einfach Reparaturleistungen übermäßig überteuert werden, obwohl das eigentlich gar nicht notwendig ist oder dass Ersatzteile einfach nicht verkauft werden. Eine andere Form ist indirekter Verschleiß. Also wenn man ein Bauteil irgendwie leicht verändert, dass sich ein anderes dadurch schneller kaputt geht. Zum Beispiel kann man bei Autos scheinbar irgendwelche Schalter, Regler so einstellen, dass die Batterie schneller kaputt geht und dann muss man halt laufend eine neue Batterie kaufen. Dann gibt es noch die sogenannte funktionelle Obsoleszenz. Und das bedeutet, dass neue Anforderungen oder neue Komplementärprodukte nicht mehr benutzt werden können, obwohl das Ding an sich funktioniert. Also zum Beispiel, dass man keine Also bei Software gibt es das, dass einfach der Support eingestellt wird und die Software funktioniert eigentlich. Ja, sowas wird zum Beispiel auch in der Uni Marburg an den Druckern gemacht, dass die Toner nicht mehr passen. Also das Ja. passt alles nicht mehr zusammen, was vorher gekauft wurde, beispielsweise. Ja, coole Sache. Total. Ja, es geht vor. Also, ja, und dann muss man halt einfach gleich das neues Produkt, man muss dann Ja, gleich neue genau. Drucker Ja, kaufen statt. ja. Ja, wo eigentlich nur der Toner kaputt war. Ja, andere Sache ist die sogenannte psychische Obsoleszenz. Also das ist auch das mit dieser Erneuerung, dass man einfach quasi psychischen Druck mehr oder weniger ausgesetzt wird, dass das Gerät, was man gerade benutzt, irgendwie veraltet ist, weil es halt Neues gibt. Also auch bei Autos, da gibt es ja alle 2 Jahre Neues. Das hatten wir eben schon, die ganze Apple-Zeugs hatten wir auch schon. Ja, also das kann man, Technik an sich. Ja, oder auch einfach, dass es nicht mehr so schön ist, weil man es halt benutzt hat, weil das extra so gestaltet ist. Dann gibt es noch den geplanten Mehrverbrauch, wo die Ketchupflasche ein ganz gutes Beispiel ist, weil man die Ketchupflasche halt nie leer kriegt. Genauso ist es ja zum Beispiel bei einem Schoko-Nougat-Aufstrich, dessen Namen ich jetzt nenne. Das Glas hat eine ganz tolle Form und ich bin mir sicher, jeder von euch hat schon mal probiert, das leer zu machen. Das geht halt einfach nicht. Und man kann jetzt nicht sagen, dass da nicht so viel drin ist, aber man kann es halt einfach nicht benutzen. Ja, und dann eine andere Variante ist halt, dass es neues Zubehör gibt, das habe beim alten Produkt nicht mehr funktioniert. Also, dass man irgendwie, ich weiß nicht, für sein Handy ganz tolle Skins, die da irgendwie sich draufkleben lassen, aber die funktionieren nur bei dem neuesten Modell, weil man da irgendein Detail 1 Zentimeter verschoben hat. Abwärtskompatibilität auch bei Software, das der auch gedauert, bis man mit dem neuen Microsoft Office dann die alten Sachen, also beziehungsweise im alten das neue öffnen konnte und sowas. Ja, so späße Taktiken. Konsolenspiele, PlayStation zum Beispiel. Ja, das ist also eine Katastrophe. Und was es auch noch gibt, dass man halt, ja nochmal um dieses Tauschen von Einzelteilen, die kaputt gehen, dass man Akkus verklebt oder dass man die Akkus nicht tauschen kann. Also das kennt ihr auch bei manchen namhaften Handys, kann man den Akku halt nicht tauschen. Und wenn der Akku kaputt ist, was ja irgendwann einfach passiert, weil der Akku eine begrenzte Lebenszeit hat, dann muss man halt das ganze Handy wegschmeißen, wenn man sich keinen neuen Akku einbauen kann. Dann habe ich noch jede Menge Beispiele mitgebracht. Was auch richtig bekannt ist, ist eine Glühlampe. Sind Glühlampen. Also Glühlampen kann man theoretisch, also Glühbirnen kann man so produzieren, dass sie eigentlich unbegrenzt halten. Aber irgendwie haben sie sich in den 40ern oder so mal drauf geeinigt, also die 4 großen Hersteller, dass Glühbirnen, wenn die ewig halten, kauft die ja keiner mehr. Und deshalb funktionieren die jetzt nur noch 1000 Stunden. Also es klingt jetzt viel, aber das ist halt nicht so viel eigentlich, wenn man das mit unbegrenzt vergleicht. Das heißt, auch ein Wahnsinn, was für eine krasse Ressourcenverschwendung da dahinter steckt. Ja, auf jeden Fall. Und also es gab halt, als es den Ostblock noch gab, die haben sich dann nicht so dran gehalten. Also in der DDR haben sie auch Lampen hergestellt, die 5000 Stunden funktioniert haben. Und in China stellen sie angeblich immer noch Lampen her, die halt 150.000, also 150 Mal so lange wie die durchschnittliche Glühlampe. Nylonstrümpfe sind ein ganz bekanntes Beispiel. Also das kennt wahrscheinlich jede Frau, dass die einfach laufen kaputt gehen. Aber das ist nicht notwendig, das ist gewollt. Gebäude finde ich auch ein ganz tolles Beispiel. Also ihr kennt ja alle die 60er Jahre Gebäude, die man nach 30 Jahren einfach einstampfen muss, weil sie im Arsch sind. Und also das ist ja auch durchaus geplant. Die alte Uni steht immer noch. Ja, eben. Also die Gebäude, die 300 Jahre alt sind, die stehen wahrscheinlich noch 300 Jahre, aber die 30 Jahre alt sind, die muss man halt einfach platt machen. So. Was auch noch relativ beliebt ist, ist bei Fernsehen oder sowas Kondensatoren einzubauen, die irgendwie minderwertig sind und sich selbst zerlegen. Das Druckerbeispiel hatten wir schon. Ja, die ganzen Apple-Produkte, die man eigentlich nicht reparieren kann. Also das neue MacBook Pro ist angeblich das am schwersten zu reparierende Laptop jemals. Hat der Reparaturdienstleister iFixit, der auch wahrscheinlich Apple fixiert ist, festgestellt. Ja, das habe ich auch gelesen. Die haben da die ganzen Komponenten zusammengelötet, sodass man sie gar nicht trennen kann. Und ja, so. Das ist halt alles. Das ist halt, wenn ein kleines Detail, wahrscheinlich ein Kondensator, der auf meinen Fingernagel passt, kaputt ist, kann man das ganze Ding wegschmeißen. Und ein Beispiel. Aber andererseits gibt es bis dahin auch wieder ein neues Modell. Und eben. Deshalb ist das ja kein Problem. Und was auch noch, finde ich, ein eindrucksvolles Beispiel im Druckerbereich ist, und zwar hat Canon wohl in die Druckerpatronen mit der Farbe einen Chip eingebaut, der automatisch sagt, wenn die Patrone leer ist. Der Witz dabei ist, die sagt es aber zu früh. Das heißt, in der Patrone ist noch was drin, aber die ist halt angeblich leer und man funktioniert dann halt auch tatsächlich nicht mehr. Ja, ich finde, das Ganze erklärt auch, warum so Konzerne wie Microsoft auch kein Interesse daran haben, ihre alten Betriebssysteme so weit zu kriegen, dass sie nicht mehr anfällig für Viren oder sowas sind. Also wenn man jetzt an Windows XP oder sowas denkt, was nicht mehr, wozu es keine Updates mehr gibt und was natürlich auf lange Sicht weiterhin absolut anfällig ist für Eingriffe von außen. Und ja, das macht auch absolut Sinn, weil warum sollte man sich dann die neueren Modelle antun, wenn man beim Alten bleiben könnte? Ja, und das ist ja auch, ich meine, wir kennen das bestimmt auch alle aus der Uni oder in der Arbeit, da hat man irgendwelche Schrottmühlen, die seit 30 Jahren mit Windows XP laufen, aber man hat auch keine Rechte, da irgendwann mal wenigstens, wenn es ein Update geben würde oder für seinen Browser, darf man ja gar nicht installieren, aber einfach dieser Drang, das immer wieder zu aktualisieren, okay, also jetzt Browser sind ja meistens kostenlos, aber Windows kostet halt richtig, richtig Geld, so. Ja, deshalb ist halt auch eine Gegenbewegung halt diese Open-Source-Sache, weil da wird halt weiter Support geliefert, solange es jemand benutzt. Nach den jetzt ganz vielen unkontrollierten Beispielen habe ich mir, beziehungsweise bin oft bei der Suche auf verschiedene Erklärungen, warum denn sowas überhaupt gemacht wird. Also das Offensichtliche ist halt Marktsättigung. Also das hat man, glaube ich, mit den Glühbirnen, dass wenn Glühbirnen ewig halten, dann kauft keiner mehr Glühbirnen. Das Ganze funktioniert aber auch nur, wenn es Absprache der Konkurrenten, also Oligopole gibt, die kooperieren und sagen, okay, jetzt, wir können zwar alle bessere Lampen bauen, aber wir halten uns dran, also eine gewisse Kooperation ist notwendig. Ja, dann gibt es diesen Prestigekonsum, also das vor allem die psychischen Obsoleszenz, also dass man halt, wenn man ein iPod hat, dann auch den neuesten, obwohl man den eigentlich gar nicht braucht und der gar nicht mehr kann als der alte. Ja, und aber was eine Grundlage ist, also die grundsätzlichsten Ursachen ist halt einfach ja, dieser Warenfetisch und die Wachstumsorientierung unserer Gesellschaft, also dass wir mehr produzieren müssen, also als quasi perfektes Benchmark, wenn es der Wirtschaft gut geht, ist nämlich, wenn sie wächst. Und wenn wir alle genug haben, dann würde sie ja nicht mehr wachsen, weil dann hat sie ja keinen Grund mehr. Also das führt ja auch zu so absurden Beispielen, dass fürs Bruttoinlandsprodukt sind Straßen, die viele Unfälle produzieren, echt gut. Ja, klar. Und also das ist halt einfach total absurd. So. Und ich glaube, ihr könnt alle mal in euch gehen oder um euch rumgucken und findet lauter Sachen, die eigentlich länger halten können, als sie tatsächlich tun. Ich finde es auf jeden Fall auch schön, dass es dann diese Gegenbewegungen gibt, wie die russischen Hacker, die es schaffen, diese Chips dann zu überschreiben in den Druckern, dann gehen die wieder. Und dass sich Leute überhaupt damit beschäftigen und Lösungen finden. Und ich wäre auch gespannt, ob sich das nicht noch ausweitet, weil so absurd wie das ist, kann es ja eigentlich nicht. Also muss sich ja irgendwie was tun. So. Müsste. Aber ich finde, Marius hat ja gerade zwei ganz interessante Sachen angesprochen. Erstens mal, dass Kapitalismus den Obsoleszenz braucht und Obsoleszenz den Kapitalismus braucht. Dann kurz angesprochen, wie es gemacht wird, also ein gewisser sozialer Druck hintereinander, dass man dann das Neueste, das Beste braucht. Und du hast, Janik, ganz kurz angesprochen, was für Auswirkungen es eigentlich haben könnte. Ich meine, wenn wir uns mal vorstellen, wenn wir jedes Mal einen neuen Drucker kaufen, wenn das ganze System darauf ausgelegt ist, dass wir diese Güter produzieren müssen, aus dem Grund, aus dem Selbsthaltungstrieb, aus dem Warenfetisch, was passiert denn mit dem Ressourcenverbrauch? Ich meine, gucken wir uns dann schon an die Glühbirne an. Du hast ein bisschen Aluminium, du hast Glas, du hast da Erz, was da verarbeitet wird. Welchen Ressourceneinsatz hast du dann eigentlich für diese Güter? Ich meine, dann zeigt doch, ist doch gleich diese Obsoleszenz auch ein weiterer Indikator dafür, dass mit diesem Produktionsmechanismus, Kapitalismus, Obsoleszenz, im Endeffekt ja nie wirklich eine Entkopplung von Ressourcenverbrauch möglich ist. Nee. Ich meine, du musst dir auch anschauen, was mit den ganzen Sachen, die dann nicht mehr gut genug sind für uns Europäer, passiert. Das wird dann nach Afrika geschafft, dort wird das von Leuten auseinandergenommen, die ganzen wiederverwertbaren Sachen werden rausgepult. Im besten Fall. Ja. Im besten Fall. Und das wandert dann wieder zu uns als Rohstoff. Aber im besten Fall, im normalen Fall ist ja dann so eine Batterie, so ein Akku, ja ein schädliches Produkt. Im Notfall ist ja sowas Sondermüll. Bei uns in Deutschland wird es hoffentlich ordentlich entsorgt, aber in anderen Ländern, wo du ja eben auch diese Handys einsetzt hast, dann wird es halt einfach weggeschmissen. Du hast ja auch dann einen konkreten Schaden gegenüber der Natur im Endeffekt. Wenn wir uns mal aus dieser Blase entfernen. Aber auch in Deutschland, also bin ich mir ziemlich sicher, dass die Menschen, die ihr Handy tatsächlich recyceln, doch eher überschaubar ist. Die meisten werden das einfach in den Müll werfen. Also ist ja auch die naheliegende Lösung so. Ja. Ich meine, da muss man sich ja informieren. Aber dann hast du ja im Endeffekt daraus zwei Schäden. Im Endeffekt den überproportionalen Ressourcenverbrauch und den direkten Schaden, den du überhaupt der Natur zufügst im Endeffekt. Mal ganz davon abgesehen von dem psychischen Effekt, was mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern passiert, die einfach sich darauf aufopfern müssen, geringere Löhne in Anspruch nehmen müssen, um überhaupt diese Güter zu produzieren für den Markt. Ja, und als Konsument ist man ja auch voll der Verarschte, wenn mein Gerät hat 2 Jahre Garantie und nach 2 Jahren und einem Tag sagt der Chip, nö, ich will nicht mehr. Ja. Und also man kann sich halt einfach drauf verlassen, dass das Zeug im Arsch ist, schnell. Ja. Ja. Und das ist halt schon erschreckend, dass wir theoretisch Technologie produzieren könnten, die Jahrzehnte hält und es aber halt dem System nicht entspricht. Und welche Industrie dahinter steckt. Ich meine, was machen Leute, die Marketing studieren? Ja, klar. Was machen solche Leute? Die versuchen genau solche Werbekampagnen zu erfinden, genau solche Produkte zu verkaufen. Ja. Ich meine, das ist ja schon ein eigener Studienbereich, der sich darauf fokussiert. Ja. Ich will nicht wissen, wie viele Engineering-Studiengänge es gibt, die sich genau auf dieses spezielle Verlöten und Kleben von Akkus in den Handys spezialisieren und dann von Apple, weiß was ich, wie viele Gehälter bekommen, weil sie dann einfach so viel mehr Gewinn produzieren können, weil sie dann einfach die Konsumenten ein neues Handy produzieren können. Also das sind ja so viele Faktoren hinter dieser Theorie, die gerade Marius vorgestellt hat, die man so auch gar nicht wirklich absehen kann. Ja. Ja, vielleicht noch ein lustiges Beispiel, was mir gerade noch einfällt. Und zwar gibt es noch eine Glühlampe aus der guten alten Zeit, als sie noch langlebig produziert wurden. Ich glaube, die hängt in Amerika in irgendeiner Feuerwache oder sowas. Und die glüht halt seit 100 Jahren oder was, schlag mich tot, ich lege mich jetzt nicht auf 10 Jahre fest. Aber der Witz ist, dass man halt auf einer Webcam, auf irgendeiner Internetseite, könnt ihr kurz googeln finden oder eine andere Suchmaschine eurer Wahl benutzen. Und auf jeden Fall gibt es halt eine Webcam, die halt zeigt, wie diese Lampe ununterbrochen leuchtet. Und diese Lampe hat halt schon die dritte Webcam überlebt. Und das zeigt halt einfach so dieses Qualitätsunterschied. Ja, spricht für sich. Ja, ist auf jeden Fall erschreckend. Das erinnert so ein bisschen an so das ewige Licht, was immer in der Kirche brennt. Da hat man doch auch immer eine Kerze, die nie ausgeht und die glüht. Ja, ich meine, es widerspricht halt schon so der sonstigen Rhetorik, wenn es irgendwie heißt, wir brauchen Innovation und Fortschritt und all das, damit es uns besser geht, brauchen wir neue Technologien, kluge Köpfe, die irgendwelche tollen Sachen erfinden, aber eigentlich hat man ja mehr Erfolg, wenn man eigentlich schlechte Technologie entwirft und schlechte Produkte entwirft, die mehr oder weniger schnell kaputt gehen und den Leuten dann noch eine schöne Geschichte dazu entwirft über Marketing und PR, die Leute dazu bringt, das auch zu kaufen. Und, ja. Und vor allem halt auch in den Bereichen, wo es sich lohnt. Wenn man sich ja wirklich mal anguckt, wo wir die Beispiele gerade gehört haben, so Handybereich, Multimedia-Bereich, Drucker oder so, da hat man ja, wenn man dann diese Bereiche, da gibt es ja bestimmt noch ganz viele Beispiele, sich so nebeneinander legt, hat man ja immer eine Marktkonzentration, man hat immer Oligopole. Das bedeutet, man kann nie ausschließen, dass es eine Art kooperatistisches Verhalten zwischen diesen Marktteilen, die man gibt. Also ist wahrscheinlich sogar die Wahrscheinlichkeit, dass genau dieser Prozess basiert, in diesen Marktbereichen sehr, sehr viel höher. Weil für alle Marktteilnehmer einfach dieses den größten Nutzen bedingt. Also sieht man so ein bisschen diesen perversen Selbstdarstellungstrieb des Systems. Ja, und wenn man noch so ein Stück zurücktritt, also dann sagt das auch, glaube ich, einiges aus über die Chancen von einem grünen, nachhaltigen Kapitalismus mit lächelndem Antlitz. Also es ist eher unwahrscheinlich, wenn wir scheinbar darauf angewiesen sind, dass Zeug einfach kaputt geht. Oder wir hatten ja auch vor 2, 3 Sendungen schon mal das mit dem Containern und das Lebensmittel, die eigentlich gut sind, weggeworfen werden. Das ist ja exakt dasselbe. Und das kann man halt auch ausschließen. Ich glaube auch, dass das höchstens innerhalb der Marketing- und PR-Welt existieren kann, aber nicht real. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass die meisten Menschen davon überzeugt sind, dass der Kapitalismus irgendwie total effizient ist. Ja. Also ich meine, sowas zeigt eigentlich so sehr deutlich, dass das Humbug ist. Ja. Ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen den Bildungsaspekt da drin, weil wenn man das vielleicht ein bisschen trennen kann, wenn man kritisch hinterfragen kann, welchen Mehrwert hat denn dieses Produkt A zu Produkt B, was ein Jahr später produziert worden ist, wenn man diesen hätte, dann könnte man vielleicht dieses System, was du gerade gesagt hast, durchblicken. Ja, wenn zum Beispiel Journalismus sich nie weniger in PR verwandeln würde, sondern eher so eine Leistung erbringen würde, klar. Ja. Aber das ist natürlich, du hast ja an allen Fronten eine stärkere Kommerzialisierung und Ausrichtung auf, ich sag mal, Bedürfnisse von Konzernen. Und das war ja im Endeffekt jetzt die eine Aspekt, so die Makroebene. Aber was passiert dann mit den Schülerinnen und Schülern in Findorf zum Beispiel? Du hast ja dann so eine soziale Dynamik im Endeffekt, dass du dann zwischen Schülerinnen und Schülern ja auch so die Prozesse hast, dass du den anderen mobbst, weil er einfach nicht das neueste Handy hat oder die neueste Markenkleidung. Du hast ja unglaublich viele Faktoren, die auf dieses Phänomen ja zurückzuführen sind, die aus diesem kapitalistischen System ja kommen. Du hast ja verschiedenste soziale Dynamiken, die ja irgendwie instrumentalisiert worden sind von diesen Interessenspositionen dahinter, die uns ganz alltäglich in verschiedenen Bereichen in unserer Kultur im Endeffekt betreffen. Und wenn du dann aber nicht mehr in der Schule bist, sondern auch nicht in der Uni, sondern arbeitest, dann hast du vielleicht auch gar nicht so viele Gelegenheiten, das zu reflektieren. Das ist dann wieder ein alterer Aspekt der Selbsterhaltung. Und das Schlimme ist vielleicht, wenn du dann ein Arbeitnehmer bist, dann hast du vielleicht auch das Interesse, das zu erhalten, weil dann arbeitest du vielleicht für diesen Handyhersteller. Mit diesen andächtigen Worten wollen wir uns dann auch verabschieden und wir sagen, ja, die Zeit ist rum und bis zum nächsten Mal. Eventuell erst im Oktober oder im November. Ja, außer es kommen Menschen, die das fortführen wollen, weil wir sind wahrscheinlich alle nicht da. Aber freedom.net. Einfach nachgucken und dann steht's doch. Genau. Wir sind zu finden. Tschüss. Tschüss. Tschüss.